بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir waren angekommen bei dem Gedenkspruch im Ruku', bei der Verbeugung, und da hatten wir erklärt, dass man Subhana Rabbi al-Azim sagt, und es ging darum, dass Allah Azza wa Jal uns auferlegt hat, ihn zu preisen in verschiedenen Ayat. Und hier kommen wir noch einmal zu dieser Angelegenheit. Im Koran wurde erwähnt, wie die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala preist. Das heißt, nicht nur die Menschen gedenken Allah und preisen Allah, sondern auch die Tiere, die Gegenstände, alles preist Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sagt Allah azza wa jal über die Preisung der Engel: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Diejenigen, die den Thron tragen, und diejenigen, die in seiner Umgebung sind, lobpreisen ihren Herrn und glauben an ihn und bitten um Vergebung für diejenigen, die glauben. Unser Herr, du umfasst alles in deiner Barmherzigkeit und deinem Wissen, so vergib denjenigen, die bereuen und deinem Weg folgen, und bewahre sie vor der Strafe des Höllenbrandes. Das ist also ein Bittgebet der Engel für die Gläubigen. Und sie preisen also Allah subhanahu wa ta'ala, indem sie also ihm gedenken, jalla wa ala. Und Allah azza wa jal sagte: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ihm gehört, wer in den Himmeln und auf der Erde ist. Und diejenigen, die bei ihm sind, sind weder zu hochmütig, ihm zu dienen, noch werden sie dessen müde. Sie preisen ihn Nacht und Tag und lassen darin nicht nach. Also das sind die Engel. Und Allah Azza wa Jal sagte auch: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. Wahrlich, wir sind es, die sich reihenweise reihen, und wahrlich, wir sind es, die preisen. Und hier sind ebenfalls die Engel gemeint. Allah Azza wa Jal erwähnte auch die Preisung der Propheten. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Aber lobpreise deinen Herrn und gehöre zu denen, die sich niederwerfen, und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Und Allah Azza wa Jal sagte zu unserem Propheten auch, عليه الصلاة والسلام: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Und in einem Teil der Nacht, da wirf dich vor ihm nieder und preise ihn lange Zeit zur Nacht. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, auferlegt, dass er Allah sehr, sehr viel preist. Auch außerhalb des Gebets. Es geht hier nicht nur um die Preisung während des Gebets. Und deswegen sollte jeder sich fragen: Wie oft gedenke ich Allah am Tag? Alaikum salam. Wie oft preise ich Allah subhanahu wa ta'ala? Und Allah Azza wa Jal sagte auch: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung, gewiss er ist Reue annehmend. Auch die anderen Propheten, alayhimus salatu wassalam, wurden aufgefordert, Allah Azza wa Jal zu preisen, So sagte Allah zu Zakaria alayhi salam, وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Und gedenke deines Herrn häufig und preise ihn am Abend und am frühen Morgen. Und Zakaria wiederum hat seinem Volk gesagt, sie sollen Allah preisen, als er sagte, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. So kam er zu seinem Volk aus dem Gebetsraum heraus und gab ihnen dann zu verstehen, preist morgens und abends. Und auch Yunus a.s. hat Allah gepriesen, als er inmitten des Wales war. Und da sagte Allah azza wa jalla darüber, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Und hätte er nicht zu denjenigen gehört, die Allah preisen, hätte er wahrlich in seinem Bauch verweilt bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt werden. Weil Yunus sagte ja, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Also hat er ihn gepriesen. Subhanak, also ich sage dich los und spreche dich frei von jeglicher Unvollkommenheit, wie wir bei Idhnillahi Ta'ala sehen werden, bei der Bedeutung des Tasbih. Und allgemein werden alle Gläubigen zum Tasbih aufgefordert, indem Allah Azza wa Jalla sagte, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. O, die ihr glaubt, gedenkt Allahs in häufigem Gedenken und preist ihn morgens und abends. Morgens und abends, das bedeutet den ganzen Tag. Es gibt zwar diese Gedenksprüche am Morgen und am Abend, aber das bedeutet, du sollst Allah Azza wa Jal über den Tag verteilt immer erwähnen. Denn dadurch wird dein Herz immer aufmerksam und wachsam und es wird nicht achtlos. Es vergisst Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Allah Azza wa Jal sagte auch, إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Nur diejenigen glauben an unsere Zeichen, die, wenn sie damit ermahnt werden, ehrerbietig niederfallen und ihren Herrn Lob reisen und sich nicht hochmütig verhalten. Und Allah Azza wa Jal erwähnte auch eine Sorte von Menschen, die die Moscheen beleben. Er sagte, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال عليه السلام رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Solche Lampen gibt es in Häusern, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden, und dass darin seine Namen genannt wird. Sein Name genannt wird, also dass er gepriesen wird. Ihn preisen darin am Morgen und am Abend Männer. Und hier mit Männer, wie gesagt im Koran, sind nicht nur männliche Personen gemeint, sondern auch Frauen. Das heißt, diese Gebote gelten jetzt nicht nur für die Männer, sondern auch für Frauen. Ihn preisen darin am Morgen und am Abend Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedanken Allahs, von der Verrichtung des Gebets und der Entrichtung der Abgabe, die einen Tag fürchten, an dem Herzen und Augenlicht umgekehrt wird. Und nicht nur, wie gesagt, die Menschen preisen Allah Azza wa Jal, sondern die gesamte Schöpfung. Allah sagte dazu, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Ihn preisen die sieben Himmel und die Erde und wer in ihnen ist. Also wer existiert, preist Allah. Es gibt nichts, was ihn nicht lobpreist. Ihr aber versteht ihr Preisen nicht. Gewiss, er ist nachsichtig und allvergebend. Das ist, wie gesagt, ein gutes Gefühl für den Gläubigen, wenn er weiß, ich bin nicht allein auf dieser Welt. Die Geschöpfe preisen Allah subhanahu wa ta'ala, die Tiere, die Pflanzen, die Berge, alles, alle preisen Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jalla sagte, inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashiyyi wal-ishraq. Wir machten ja die Berge dienstbar, dass sie mit ihm zusammen abends und bei Sonnenaufgang Allah preisen. Das muss man sich vorstellen, wenn man dann mal die Alpen sieht oder Allahu A'lam, was für Gebirge, diese gewaltigen Gebirge, dass sie demütig sind vor Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl sie solche großartigen Geschöpfe sind. Sie preisen alle Allah subhanahu wa ta'ala natürlich auf eine Art, die wir nicht verstehen. Aber wir wissen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala preisen. Allah sagte auch, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Siehst du nicht, dass alle Allah preisen, die in den Himmeln und auf der Erde sind, und auch die Vögel mit ausgebreiteten Flügeln? Jeder kennt ja sein Gebet und sein Preisen. Und Allah weiß Bescheid über das, was sie tun. Jedes Geschöpf kennt sein Gebet, seine Preisung Allah subhanahu wa ta'ala. Das Wort Subhana, also gepriesen sei, wird im Koran in 25 Stellen erwähnt. Dabei wird jeweils auf die Vollkommenheit Allahs hingewiesen oder es wird eine Eigenschaft der Unvollkommenheit verneint. Das heißt, immer wenn wir im Koran Subhana sehen, geht es um die Vollkommenheit Allahs. Es wird eine Eigenschaft Allahs erwähnt, die er besitzt, Subhana, oder es wird ein Mangel erwähnt, von dem Allah Azza wa Jal frei ist, den Allah Azza wa Jal nicht besitzt, da er ja vollkommen ist. Allah Azza wa Jal sagt, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ. Und sie sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Preis sei ihm. Heißt also was? Nein, er hat keine Kinder. Er ist erhaben darüber, dass er Kinder besitzt. Nein, vielmehr gehört ihm alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Alle sind ihm demütig ergeben. Genauso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu. Preis sei deinem Herrn, dem Herrn der Macht. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Das heißt also auch hier At-Tasbih, um zu zeigen, dass er nicht so ist, wie sie ihn beschreiben. Denn die Beschreibung des Menschen, fern von der Offenbarung, von Koran und Sunna, ist eine Beschreibung anhand von Mängel, anhand von Unvollkommenheiten. Und Allah Azza wa Jalla ist erhaben darüber. Und deswegen wird er gepriesen, Subhan. Und Allah Azza wa Jalla sagt, أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Oder haben sie einen anderen Gott als Allah? Preis sei Allah. Und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesinnen. Also auch hier wieder eine Ablehnung des Götzendienstes, was natürlich eine Eigenschaft der Unvollkommenheit ist, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der einzige Jalla Jalaluhu und deswegen wird er gepriesen, subhanahu wa ta'ala. Kommen wir nun zur Stellung der Preisung, zum Wert der Preisung. Allah subhanahu wa ta'ala, hier sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. Die von Allah meist geliebten Sprüche sind vier. Gepriesen sei Allah, der Dank gebührt Allah, es gibt keine Gottheit außer Allah und Allah ist größer. Also Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Gleich mit welchem du beginnst. Ob du zuerst La ilaha illallah sagst und dann Allahu Akbar oder Alhamdulillah, das ist egal. Diese vier Gedenksprüche sind die meistgeliebtesten Gedenksprüche bei Allah Jalla wa Ala. Und dazu gehört natürlich auch Subhanallah. Und in einer anderen Überlieferung sagte Abu Dharr, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, sagte, أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. Soll ich dir nicht die von Allah meist geliebten Sprüche sagen? Ich sagte, o Gesandter Allah, berichte mir über die von Allah meist geliebten Sprüche. Er sagte, die meist geliebten Sprüche bei Allah sind, gepriesen sei Allah und mit seinem Lob. Und mit seinem Lob, was soll das bedeuten? Das heißt, und mit seinem Lob diene ich Allah, indem ich ihn lobe, indem ich ihn preise, indem ich bete für ihn mit diesem Lob, mit diesem Dank, dass ich diese Gunsterweisungen erhalten habe, dass ich diese Rechtleitung erhalten habe. Das bedeutet, gepriesen sei Allah und mit seinem Lob. Also und mit seinem Lob diene ich Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Bedeutung von Subhanallah wa bihamdi. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah huttat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Er sagte, alayhi salatu wassalam, wer an einem Tag 100 Mal gepriesen sei Allah und mit seinem Lob sagt, dem werden seine Sünden vergeben, auch wenn sie wie der Schaum des Meeres wären. Subhanallah. Das heißt, na, mehr tamarra. Subhanallah wa bihamdihi. Wer das 100 Mal sagt, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, 100 Mal, dem werden seine Sünden vergeben. Und der Schaum des Meeres, jeder, der sich mal ein Meer angeschaut hat, wenn die Wellen kommen, und dieser Schaum da entsteht, ist das wenig oder viel? Das ist natürlich viel. Wenn die ganze Küste dir betrachtest, wie viel Schaum da entsteht, ja, und im Meer selbst, wie Wellen aufeinander kommen und aufeinandertreffen, und dann diese Luftblasen und Schaumblasen da entstehen, das heißt, das ist etwas Grandioses. Aber es ist die Frage, ob wir es machen. Ja? Subhanallah wa bihamdi, das sind 2-3 Minuten, 100 Mal. Mehr ist das nicht. Und natürlich kann man mehr machen. Aber wer 100 Mal macht an einem Tag, dem werden seine Sünden vergeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ 100 تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ سَعْدِ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ sagte, wir waren bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, ist denn niemand von euch imstande, 1000 Belohnungen am Tag zu verdienen? So fragte ihn jemand, der bei ihm saß, wie verdient jemand von uns 1000 Belohnungen am Tag? Er sagte, alayhi salatu wassalam, er preist Allah 100 Preisungen, so werden ihm dadurch 1000 Belohnungen aufgeschrieben und oder 1000 Sünden vergeben. Was für eine Huld und Gunst Allah subhanahu wa ta'ala. Und in einem weiteren Hadith wird gezeigt, wie wichtig und wundervoll dieser Gedenkspruch ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kalimatani khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Zwei Sprüche, geliebt bei dem Gnädigen, leicht auf der Zunge und schwer in der Waagschale. Gepriesen sei Allah und mit seinem Lob, gepriesen sei Allah, der Gewaltige. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-adhim. Ich glaube, ich habe schon mal die Geschichte erzählt, dass jemand diesen Hadith gehört hat und er hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen Hadith weiterzugeben, weil es ein wundervoller Hadith ist. Es sind die geliebtesten Sprüche bei Allah azza wa jal und sehr schwer in der Waagschale yawm al-qiyam. Das heißt, du wirst sehr viel dafür belohnt. Also ging er zu jedem Menschen, den er traf, und sagte ihm, vergiss nicht, sag Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Und eines Tages, so hat er sein Leben gelebt, wurde er krank und er ging zum Arzt und der Arzt fragt, so, was hast du denn für Beschwerden, sagt er, entschuldige Doktor sowieso, bevor ich erzähle, was mit mir ist, kennst du den Hadith? Ja, zwei Sprüche, beliebt beim Herrn, schwer auf der Waagschale, leicht auf der Zunge, Subhanallah, bihamdi, Subhanallah al-Azim. Dann hat er ihm gesagt, was er hat. Da sagte der Arzt, gut, du musst operiert werden. Dann sagt er, Alhamdulillah, okay, dann gehe ich. Also ist er ins Krankenhaus, hat einen Termin gemacht. Und bevor er über die OP redet, sagt er, Entschuldigung, Doktor, es gibt einen Hadith, zwei Sprüche, beliebt bei dem Herrn, leicht auf der Zunge, schwer auf der Waagschale. Subhanallah, wir haben dich, Subhanallah, Ali. So, bitteschön, was machen wir denn? Ja, die OP muss so und so lange Stunden und so weiter. Alles klar, hat einen Termin für sein OP, für seine Operation. Als nun dieser Tag eintrat, ging er wieder hin. Und da kommt ja der Narkosearzt und fängt mit der Narkose an. Und bevor er die Narkose bekommen hat, sagt er, Sekunde gerade noch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei Sprüche, leicht auf der Zunge, beliebt bei Allah, leicht auf der Zunge, schwer auf der Waagschale, Subhanallah, bihamdi, Subhanallah al-Azim. Und dann hat man ihm die Narkose gegeben und er ist von der Operation nicht mehr aufgewacht, weil er dann gestorben ist. Das waren seine letzten Worte. Und das zeigt, dass ein Mensch, der sich etwas vornimmt, der mit einer Sache lebt, dass er auch damit sterben wird. Derjenige, der Allah Azza wa Jal gedenkt jedes Mal, der wird auch so sterben. Derjenige, der etwas anderes, nur Geld an Geld, über Geld redet, sobald du dich hinsetzt, ja, die Aktien sind gestiegen, sind gesunken, sind gestiegen, sind gesunken, der wird auch so sterben und er redet über die Aktien. Denn man wird so sterben, wie man gelebt hat. Und Yawm al-Qiyamah wird man so aufstehen, wie man gestorben ist. Der steht dann auf und redet über Aktien. Und auf einmal bekommt er den Schock. Er ist ja am Tag der Auferstehung. Er ist am Tag der Versammlung angekommen. Und deswegen soll jeder Muslim immer und immer wieder Allah gedenken. Denn du weißt nicht, wann ist dein letzter Moment. Du weißt es nicht. Vielleicht fällst du jetzt in Koma. Du wirst bewusstlos, bleibst 5 Monate, dann stirbst du. Weißt du das? Weißt du nicht? Vielleicht gehst du jetzt raus, zack, fertig ein Auto an oder lau alam ein Motorrad an oder es fällt ein Stuhl vom Haus, zack, auf deinen Kopf auf Bordstein, Allahu Akbar, gestorben ist er. Der Tod kommt sehr schnell. Und keiner von uns weiß, wie er sterben wird. Das weiß kein Mensch. Und deswegen sollte jeder von uns darauf achten, dass das Preisen Allahs, das Gedenken Allahs zu seinem täglichen Aussprüchen gehört, zu seinem täglichen Programm. Kommen wir nun zur Bedeutung. Was heißt denn nun Subhana? At-Tasbih, also die Preisung, bedeutet Allah von jeglicher Unvollkommenheit loszusagen, frei zu sprechen. Und jegliche Mängel abzusagen. Das heißt, das Preisen bedeutet, ich bestätige, Allah ist nicht unvollkommen. Allah hat keine Mängel. Das bedeutet die Preisung. Subhan, also fern ist er von jeglicher Unvollkommenheit. Das bedeutet Subhan. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, der Aufruf, ihn zu preisen, besagt, ihn von jedem Mangel und jedem Schlechten frei zu sprechen. Und die Gründe der Lobpreisung, weswegen er gelobt wird, zu bestätigen. Also Subhana bedeutet auf der einen Seite, ihn frei zu sprechen von jeglichem Mangel und ihn zu bestätigen, dass er es verdient hat, gelobt zu werden, weil er vollkommen ist, Subhanahu wa ta'ala. Diese Lossagung führt dazu, ihn zu lobpreisen, zu verherrlichen und seine Einzigkeit zu bestätigen. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah sagte über die Aussage Allahs, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, aber lobpreise deinen Herrn und gehöre zu denen, die sich niederwerfen. Er sagte, preise ihn mit dem, womit er sich gelobt hat. Denn nicht jede Preisung ist lobenswürdig. Wie zum Beispiel die Preisung der Mu'tazila. Die Mu'tazila ist eine Sekte, die entstanden ist, und zwar in der islamischen Theologie, und zwar haben sie die Eigenschaften Allahs geleugnet. Sie haben gesagt, die Namen Allahs deuten auf keine Eigenschaften hin. Sie sagen, Allah ist der Allhörende, hört aber nicht. Er ist der Allsehende, sieht aber nicht. Er ist der dies und jenes, die Namen Allahs, aber sie haben die Eigenschaften geleugnet. Warum haben sie das getan? Sie dachten damit, dass sie Allah freisprechen von jeglicher Unvollkommenheit. Sie dachten damit, dass sie Allah Azza wa Jal von jeglichem Mangel lossagen. Aber in was sind sie dann reingefallen? Eben in die in mangelnden Respekt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah sagt, er sieht und du sagst, nein, er sieht nicht. Allah sagt, er hört, du sagst, nein, er hört nicht. Und das sagt Ibn Rajab hier. Die Preisung Allahs, das Lossagen, dass ich sage, er ist nicht so, er schläft nicht, er ist nicht ungerecht, er vergisst nicht. Das ist eine Preisung. Und das ist richtig, eine richtige Preisung. Aber, dass wir dahin kommen und sagen, er hört nicht, er sieht nicht, oder er ist nicht über dem Thron, oder er hat keine Hände, oder er hat keine Finger, oder er hat kein Angesicht, und so weiter und so fort, das ist keine Preisung. Denn du bestätigst hier nicht die Eigenschaften Allahs, die er selbst für sich bestätigt hat und die der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigt hat. Und natürlich sind diesen Mu'tazila auch andere Gruppen nachgefolgt, unterschiedlich in der Intensität ihrer Irrlehren, aber es gibt viele verschiedene Gruppen, die Allah azza wa jal eigentlich preisen wollten damit, Allah subhanahu wa ta'ala ehren wollten damit, sind aber in die Kluft gefallen und haben sehr viele Eigenschaften Allahs azza wa jal nicht bestätigt. Er sagt also, preise ihn mit dem, womit er sich gelobt hat, denn nicht jede Preisung ist lobenswürdig, wie zum Beispiel die Preisung der Mu'tazila, welches zur Folge hat, viele Eigenschaften zu leugnen. Allah Azza wa Jal hat sich gepriesen und von jeglicher Unvollkommenheit, die ihm zugeschrieben wurde, losgesagt, indem er sagte, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun wa Salamun Ala Al-Mursaleen walhamdulillahi Rabbil Alameen. Preis sei deinem Herrn, dem Herrn der Macht, erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben, und Friede sei auf den Gesandten, und alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, sagte, Allah wird nur beschrieben, womit er sich selbst und womit seine Gesandten, womit sein Gesandter ihn beschrieben hat. Man überschreitet nicht den Koran und den Hadith. Das heißt, es ist nicht erlaubt, Allah Azza wa Jal mit Eigenschaften zu beschreiben und ihm Attribute zu geben, die er sich nicht gegeben hat. Und dazu gehört aber auch, dass man Allah Azza wa Jal nicht von Attributen oder dass man einige Eigenschaften Allahs ihm nicht abschreibt, die er sich selbst bestätigt hat. Und deswegen muss jeder Muslim diese Aqida lernen. Warum? Nicht um zu philosophieren, um zu diskutieren, sondern wie wir jetzt schon öfters gesehen haben, wenn ich keine richtige Aqida habe, dann kann ich auch zum Beispiel das Gebet nicht genießen. Wenn ich jetzt zum Beispiel höre, im Ruku' im Sujud sage ich Subhana Rabbi al-A'la. Das heißt, er ist der Erhabene. Wenn ich daran nicht glaube, was soll ich dann damit machen? Was soll ich denn mit Subhana Rabbi al-A'la dann anfangen? Aber wenn ich weiß, was Subhana Rabbi al-A'la bedeutet, gepriesen sei Allah, gepriesen sei mein Herr, der Höchste, dann weiß ich, wenn ich mich niederwerfe, komme ich zu ihm näher, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, wie wir noch sehen werden. Deswegen, barakallahu fikum, die richtige Aqida ist sehr wichtig. Was ist nun die richtige Aqida? Denn viele Menschen versuchen einem eine falsche Aqida zu erklären. Es ist ganz einfach. Die richtige Aqida ist die Aqida, die im Koran und in der Sunna steht, nach dem Verständnis der Gefährten. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Jeder, die Mu'tazila sagen dir, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die Khawarij sagen dir, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die Murji'a, Jahmiya, Mu'tazila, Maturidiya, Asha'ira und so weiter und so fort, wie sie alle heißen, allesamt sagen sie, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was ist aber der springende Punkt? Das Verständnis der Gefährten. Einzig und allein Ahlus Sunnati wal Jama'a können für jede Aussage, die sie treffen, über die Aqida einen Sahabi oder mehrere Sahabe erwähnen, die das geglaubt haben und das gesagt haben. Alle anderen können es nicht. Und das ist der wichtige Punkt. Aber viele denken, wenn jetzt jemand kommt bei den Schiiten und sagt, ja, Ali radiallahu an ist ein Mensch, der nicht sündigt, der frei ist von Fehlern und so weiter und so fort. Und da kommt er dann auch mit Qala Allah, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Reicht das? Das reicht nicht. Sondern wie müssen wir denn diese Ayah nun verstehen? Wie müssen wir den Hadith verstehen? Sag mir bitte, was hat Abu Bakr as-Siddiq gesagt? Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha, Zubayr, Abdurrahman ibn Auf und so weiter und so fort, die Gefährten. Was haben sie denn dazu gesagt? Und sag mir danach, was haben die großen Gelehrten gesagt? Abu Hanifa, Al-Shafi'i, Malik, Ahmad ibn Hanbal. Was haben die Tabi'in dazu gesagt? Hassan al-Basri, Tawus und so weiter und so fort. Diese Gefährten und Tabi'in und die ihnen folgen. Natürlich müssen wir eins verstehen, dass im Nachhinein einige Gelehrte mal einige Fehler hatten. Jeder Mensch macht Fehler. Aber es reicht nicht aus, um eine falsche Aqide zu verbreiten und die Menschen auf den Arm zu nehmen, dass ich irgendwelche Bücher von irgendwelchen Gelehrten hole und sage, guck mal, der Gelehrte sowieso sagt auf Seite sowieso, vom Verlag sowieso und so weiter und so fort, in der Zeile sowieso. Und jetzt? Sag mir mal bitte, welcher Gefährte hat das gesagt? Welcher Gefährte sagt, wir dürfen die Eigenschaften Allahs nicht annehmen? Welcher Gefährte sagt, wir müssen die Eigenschaften Allahs uminterpretieren? Als sie nichts gefunden haben, haben sie was? Haben sie eine Behauptung aufgestellt? Ah ja, die Gefährten, die haben das allgemein interpretiert. Verstehe ich nicht, was heißt allgemein interpretiert? Ja, das heißt, sie haben die Bedeutung nicht bestätigt. Ja, wer hat denn das gesagt? Ja, das muss so gewesen sein, weil ansonsten geht's ja nicht. Genau das ist Philosophieren. Wenn es so ist, dann brauche ich doch einen Beleg. Aber ich sehe bei den Gefährten, dass sie die Namen und Eigenschaften Allahs so bestätigt haben. Ja? Und das haben auch die Großen gelehrt. Und deswegen darf man sich hier nicht reinlegen lassen von irgendjemandem, der zwar Bücher öffnet und von großartigen Gelehrten, die wir respektieren, erzählt, denn diese können ja auch Fehler machen. Aber wir reden hier über den Konsens der Gefährten. Dieser Konsens der Gefährte darf doch nicht wegen einem Gelehrten oder zwei von mir aus 100 Gelehrten danach widerlegt werden. Das ist also Subhana. Subhana bedeutet gepriesen sei, bedeutet ich spreche Allah frei von jeglicher Unvollkommenheit. Allah schläft nicht, Allah vergisst nicht, Allah wird nicht müde, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht ungerecht, subhanahu wa ta'ala, du sprichst ihn frei von jeglicher Unvollkommenheit. Das ist Subhan. Was sagen wir noch im Rukur? Wir sagen Subhana Rabbiyal Azim. Und Al-Azim ist ein Name Allah subhanahu wa ta'ala. Und es bedeutet der Gewaltige, Jalla wa ala, der Allgewaltige, subhanahu wa ta'ala. Im Gedenkspruch sagt man also Al-Azim, und dieser Name wurde in zahlreichen Ayat erwähnt. Allah Azza wa Jalla sagt, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Und er sagt, subhanahu wa ta'ala, لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und er ist der Erhabene und Allgewaltige. Und Allah Azza wa Jalla sagt, فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ. Darum preise den Namen deines allgewaltigen Herrn. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Muslime aufgefordert, diesen Namen im Ruku' zu erwähnen. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam, أَمَّا الرُّكُوع فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبِّ وَأَمَّا السُّجُودِ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. In der Verbeugung sollt ihr den Herrn in seiner Gewaltigkeit preisen, und in der Niederwerfung sollt ihr euch mit dem Bittgebet bemühen, denn sicherlich wird euch erhört. Was heißt nun der Name Al-Azim? Al-Azim bedeutet der Große bzw. der Gewaltige. Al-Imam al-Sa'di, rahimahullah, sagte, Al-Azim ist derjenige, der alle Eigenschaften der Gewaltigkeit und der Herrlichkeit besitzt, der Ruhm und Pracht besitzt, den die Herzen lieben und die Seelen hoch ehren, und die Wissenden wissen, dass die Gewaltigkeit jeder Sache, mag sie in einer Eigenschaft auch so groß sein, vergänglich ist, im Gegensatz zu der Gewaltigkeit des Erhabenen, des Allgewaltigen, subhanahu wa ta'ala. Und Allah ist gewaltig, sagt er weiterhin. Er besitzt jegliche Eigenschaften und Bedeutungen, welche die Verehrung verdienen. So kann kein Geschöpf ihn loben, wie es ihm gebührt. Und keiner kann die Lobsagungen zählen. Vielmehr ist er so, wie er sich selbst gelobt hat, und erhabener als seine Diener ihn loben. Das bedeutet der Gewaltige. Er ist erhaben über alles, subhanahu wa ta'ala. Er ist der Unabhängige, er ist der Reiche, er ist der Mächtigste, er ist der Stolze, er braucht niemanden. Das bedeutet Al-Azim. Al-Azim ist etwas, Al-Azame ist etwas Großartiges. Wenn du ein Riesengebäude siehst, dann sagt man im Arabischen, ein Gebäude, das gewaltig ist, sagt man ja auch im Deutschen, ein gewaltiges Haus, ein gewaltiger Berg. Das ist etwas, das so groß ist, das irgendwie Stärke, Macht, Unabhängigkeit zeigt. Wenn du dir die Alpen mal anschaust, zum Beispiel, ja, oder von mir aus Mount Everest, wenn du dir den anschaust, Subhan Rabbi al-Azim, sagst du dann nur. Warum? Weil dieser Berg ist so gewaltig. Keiner kann dem was antun. Natürlich außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, so beständig wie dieser Berg auf dieser Erde ist. Und trotzdem Allah jalla wa ala wird Yawm al-Qiyamah die Berge dem Erdboden gleich machen. Subhana. So gewaltig ist Allah jalla wa ala. Und das ist das, was man, worüber sich man erinnern sollte, wenn man vor Allah steht. Du stehst hier vor einem Gewaltigen. Jeder von uns, wenn er vor einem Vorgesetzten steht, fängt man an zu zittern oder das Herz rast und so weiter. Oder vielleicht schwitzt man, vielleicht fällt man fast um. Ja, das ist ein Mensch. Der kann dir überhaupt nichts antun. Im Höchstfall kann er dich aus der Arbeit rausschmeißen. Alhamdulillah, dann suchst du eine andere Arbeit. Also es ist jetzt nicht das Ende des Lebens. Und trotzdem fängt das Herz an zu pochen und man ist nervöse, man hat schlaflose Nächte. Warum? Man hat einen Termin mit dem Chef, ja? Oder von mir aus mit irgendeinem Verantwortlichen, der dir sämtliches wegnehmen könnte und so weiter und so fort. Und du stehst hier vor Allah subhanahu wa ta'ala, der Gewaltige Jalla wa Ala. Der Gewaltige, das bedeutet, niemand kann ihm etwas anhaben. Niemand. Keiner kann ihm schaden, subhanahu wa ta'ala. Keiner kann ihm etwas wegnehmen. Wenn er etwas urteilt, wenn er etwas entschieden hat, kann keiner diese Entscheidung ändern. Vor diesem Gewaltigen, subhanahu wa ta'ala, stehst du. Und deswegen ist die Auswirkung dieses Namens, dass man Allah ehrt, hoch ehrt, dass man ihn respektiert, dass man ihn fürchtet, dass man Ehrfurcht empfindet. Ehrfurcht. Man ehrt ihn und fürchtet sich vor ihm. Und das erwähnte Allah Azza wa Jal, indem er sagte, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sie haben Allah nicht eingeschätzt. Das bedeutet, sie haben ihn nicht respektiert. Sie haben ihn nicht geachtet. Sie dachten, er ist nicht so gewaltig, wie er tatsächlich ist. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein werden. Subhanallah al-Azim. Geh raus und schau dir diese Gebirge an, diese Welt an. Das ist nichts. Yawm al-Qiyam. Es wird dem Erdboden gleich gemacht. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier seine Awame, seine Gewaltigkeit und preist sich subhanahu wa ta'ala. Lobt sich Jalla Jalaluhu. Wenn wir einen König auf der Straße sehen oder der sagt, und wir haben das getan, wir haben Straßen gebaut und dann prahlt er damit und wir haben dies gemacht und er ist gar nichts. Hat der das Geld geholt? Der hat es doch von den armen Leuten geholt und hat damit die Straßen gebaut. Hat der dich ernährt? Hat der dich versorgt? Und er prahlt damit. Und wir haben Brunnen gebaut. Und wir haben, Allahu A'lam, die Infrastruktur. Und da hat er gar nichts gemacht. Er hat vielleicht nur Unterzeichnung. Bitte macht mal eine Brücke. Aber wer hat denn hier geschuftet und gearbeitet und so weiter? Aber Allah Jalla wa Ala ist selbst der Versorger. Ist selbst der Schöpfer. Ist selbst der Ernährer, ist selbst der Heiler, subhanahu wa ta'ala. Er ist derjenige, der vergibt. Und deswegen preist er sich, subhanahu. Zu Recht. Es gebührt Allah, azza wa jal, dass er sich lobt, dass er sich preist. Und deswegen müssen wir ihn verherrlichen, jalla jalaluhu. Und das ist At-Ta'zim. At-Ta'zim bedeutet, dass du Ehrfurcht empfindest vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Dass Allah für dich gewaltig ist. Nicht jemand, der für den du dich nicht interessierst. Soll er dann halt zornig sein auf mich oder nicht? Ich kann mit allem leben. Das ist keine Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagen die Ulema, schau dir nicht an, wie klein die Sünde ist. Schau dir an, wie gewaltig derjenige ist, den du nicht respektiert hast. Weil viele kommen, also wie einige Tabi'in gesagt haben, wir haben die Gefährten gesehen, die haben über einige Sünden, über die ihr sagt, als ob es eine Fliege wäre, kleine Sünde, haben sie als Berge empfunden, in der Schwere, in diesem Leid. Die haben Angst gehabt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Klitzekleine Sünde. Aber wir leider sündigen sogar die großen Sünden und haben keine Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wir denken, ich habe ja la ilaha illallah gesagt, al-Jannah. Aber wer sagt dir, dass du so sterben wirst? Das ist ja der springende Punkt. Viele von den Tabi'in und von den Salafus Salih haben gesagt, das meiste, wovor wir Angst haben, ist das schlechte Ende. Stell dir vor, du betest jetzt und du fastest. Du hast ein Bad und du, mashallah, du läufst von mir aus mit Qamis auf der Straße rum, Allahu Akbar, mashallah, Sunnah, Siwak, alles top. Und Allah Azza wa Jal prüft dich mit einer klitzekleinen Krankheit, ein Schmerz, den du nicht los wirst. Erster Monat, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nächster Monat, Alhamdulillah. Nächster Monat, wie lange geht denn das jetzt? Und nach einem Jahr, zwei Jahren, kann es sein, dass du irgendwann mal Allah hasst dafür, dass er dir diese Krankheit gegeben hat? Es kann sein. Wer sagt dir denn, dass du so gläubig bleiben wirst? Oder mit Armut prüft und so weiter und so fort. Und dann sagst du, es reicht jetzt her. Ich bete und faste und so weiter. Und ich habe immer noch diese Kopfschmerzen. Ich habe Dua gemacht, jedes Sujud, vor Salat Subh. Und dann im Ramadan habe ich dann auch zum Iftar Dua gemacht. Und ich habe das und ich habe... Redest du hier mit deinem Bediensteten? Willst du denn, dass Allah Azza wa Jal das macht, was du willst? Wer ist denn hier bitte schön der Diener und wer ist hier der Herr? Und das kann dazu führen, dass ein Mensch am Ende ein schlechtes Ende hat. Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen, barakallahu fikum, müssen wir uns fürchten vor Allah. Denn wenn Allah Jalla Jalaluhu nicht mit dir zufrieden ist, weiterhin wird er dir ein schlechtes Ende geben. Wer ist denn derjenige, der dir ein gutes Ende gibt? Kannst du dir das kaufen? Kann man das bestellen? Nein, sondern es ist die Rechtleitung Allahs Jalla wa Ala. Weißt du denn, ob Allah dich überhaupt annehmen wird? Freu dich nicht zu früh. Nur weil du jetzt ein Bad hast oder betest oder fastest, wie viele Leute, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen haben, sind aus dem Islam ausgetreten nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Freu dich nicht zu früh und deswegen diese Furcht. Ja Allah, bitte schmeiß mich nicht raus aus deiner Gnade. Das ist die Ehrfurcht vor der Gewaltigkeit Allahs azza wa jalla, denn er braucht dich nicht. Denn einige denken, wenn ich nicht bete, geht die Welt unter. Nein, nein, nein. Wenn ich nicht in die Moschee gehe, dann gibt's keine Da'wah. Nein, nein, nein. Allah Azza wa Jal braucht dich nicht. Du brauchst Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind die Gedanken, die in deinem Herzen entstehen müssen, wenn du dich verbeugst vor Allah Jalla wa Ala. Dieses Verbeugen ist ein Genuss. Du verbeugst dich vor Allah Jalla wa Ala. Du senkst hier dein Haupt. Der Kopf ist das Ehrenvollste im Menschen. Warum? Weil das leitet dich, da ist dein Gehirn drin. Das lässt dich vom Tier unterscheiden, diese paar Gramm, die in deinem Schädel sind. Wenn dieses Gehirn nicht gesund ist, dann verhältst du dich vielleicht noch schlimmer als ein Tier. Aber das senkst du nun, das ist egal. Ich bin nichts wert, ich senke es. Vor wem? Vor dem gewaltigen Subhan. Denn das hier bringt mir nichts, wenn Allah Azza wa Jal nicht mit mir gnädig ist. Denn alleine durch meinen Kopf, durch mein Gehirn, durch meinen Verstand werde ich nicht die Rechtleitung erfahren. Nur wenn Allah, ohne dass ich es verdient habe, mir diese Gunst erweist, dann werde ich die Rechtleitung erfahren. Das ist der Name Al-Azim. Wir werden inshallah noch einiges dazu erklären. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verhelfen, den Genuss im Gebet zu spüren. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين.